fest, schau nicht zurück. Keine Zeit in der Maschinenfabrik. Viel Schmutz und Dreck und Muskelschmerz. Viel heiße Blut aus Eisenerz. Und läuft sie gut, die Produktion ist Planerfüllung, wahrer Lohn. Im Rhythmus der Maschinen darf er sein Geld verdienen. In der Schmutzfabrik rennen die Uhren tick, tick, tick. Stehen die